Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Sibylle Berg ist Dramatikerin, Schriftstellerin und Kolumnistin. Sibylle Berg in Zahlen heißt 21 Theaterstücke, 14 Romane und 34 Sprachen, in welche diese übersetzt worden sind. Durchaus beeindruckende Zahlen zunächst, jedoch stellt sich jetzt die Frage, ob Sibylle Berg meinen Kollegen Hartwig Fenz beeindrucken konnte mit ihrem neuen Roman und vor allem mit ihrer Lesetour dazu, die gestern in Berlin begonnen hat. Da ist der Herr Fenz nämlich zugegen gewesen. Hallo. Hallo. Zur Grobsortierung erstmal dieses. Auf Ihrem Sibylle Bergs Roman also stehen die Großbuchstaben G, R und M. Das bezieht sich auf Grime. Auf Grime, die Musik Grime. Das G, R, M im Titel bezieht sich genau auf diese Musik. Und die Musik spielt in dem Roman auch eine wichtige Rolle und noch eine wichtigere in der gestrigen Veranstaltung. Sibylle Berg hatte nämlich Musiker dabei aus Großbritannien. Ja, da hören wir T. Rhodes, ein Grime-MC mit seinem Track Grime-MC. Es war also eine Show und es war rappelvoll. Das fand nicht in einem Literaturhaus statt, sondern im Festsaal Kreuzberg, wo sonst so kratzige Popkonzerte stattfinden. Und es war eben keine Lesung in dem Sinne. Sondern eben eine Show mit Grime. Vielleicht noch ein paar Worte zu diesem Genre und was Grime denn überhaupt für eine Rolle spielt im Roman. Ja, Grime, das ist diese Underground-Musik aus England, die immer mal wieder als Englands Pendant zu Hip-Hop genannt wird, was recht ungenau ist, denn diese Reimsalven, die uns auch T. Rhodes gerade dargeboten hat, die kommen mindestens so sehr vom Toasten, also dem Sprechgesang im Dancehall-Reggae, und die Musik kommt auch aus dem britischen Club Underground. Aber was ähnlich ist bei Hip-Hop, ähnlich ist wie bei Hip-Hop, ist, dass es eben aus den Ghettos kommt, aus den Ghettos unterprivilegierten Jugendlichen, abgewrackten Sozialwohnungen, aus den Drogengebieten, Ganglands. Ich zitiere mal aus dem Buch: Grime war eine wütende Drecksmusik für Kinder in einem Drecksleben. Und dieses Drecksleben kommt in dem Buch in ganz vielen Varianten zur Sprache. Hier mal Sibylle Berg von gestern Abend. Vielleicht steht die Welt gerade am Beginn ihres Untergangs. Möglicherweise gab es Pläne, größere Teile der Bevölkerung zu vernichten. Man wird sich auch daran gewöhnen. Die Bösartigkeit der Menschen als Status quo ist immer etwas, an das man sich gewöhnt. Ungeheuer ermutigend im Abgang, ist das so der Tenor, der sich durch das ganze Buch und damit auch durch die Lesung zieht? Weltuntergang, Ahoi? Genau, ja genau, das ist der Tenor. Nonstop, die Welt ist kaputt oder sie ist eben gerade dabei, kaputt zu gehen. Der Finanzkapitalismus hat die sozialen Strukturen kaputt gemacht. Die Leute leben im Elend, keine Arbeit, Familie kaputt, Gesundheitssystem kaputt. Mütter sind alleinerziehend und depressiv und haben miese Aushilfsjob. Viele Leute bringen sich um. Exzessives Konsumieren von Drogen und Pornos, und das Ganze spielt dann in Rochdale, eine Stadt bei Manchester, und die ist für Sibylle Berg eben die Speerspitze dieser Kaputtheit unserer westlichen Zivilisation. Und in diesem Rochdale leben die vier Kinder, die die Hauptrollen spielen in dem Buch. Die versuchen, das ganze Elend irgendwie zu überleben. Und genauso endzeitenmäßig, mantramäßig, wie ich das hier schildere, ist das Buch. Und Grime ist da eben die Musik für diese jungen Menschen aus den Ghettos. Das ist die Musik, die ihre Lebensverhältnisse in Worte fasst und durch die sie da auch rauskommen könnten, wenn sie zum Beispiel ein Star werden im Grime-Business. Und Sibylle Berg hat sich natürlich auch in England rumgetrieben für ihr Werk und hat auf ihre Lesetour den besagten Grime-MC T. Rhodes mitgebracht. Der ist 14. Und ich habe ihn gefragt, was er von diesem Buch mitbekommen hat. It's basically about the struggle that a lot of people who started Grime came from. It's about three people who were trapped in the system. They basically used Grime music to escape from everything, the system, technology, everything. And you are living in Birmingham? Yeah. Not in Rochdale? I've never heard of Rochdale, you know. But I know it's in the book. Ja, da sind zwei Sachen interessant daran, was man jetzt vielleicht nicht ganz so ganz deutlich verstehen hat können. Also erstmal hat er noch nie von Rochdale gehört, wohnt in Birmingham, hat aber von der Stadt Rochdale noch nie gehört. Und zweitens denkt er offenbar, das Buch ginge um Grime in erster Linie und die sozialen Hintergründe, aus denen die Leute kommen, und dass das für sie ein Ausweg sein könnte, dieses Grime-Business. Und wenn ich das jetzt mal überspitzt zusammenfassen würde, dann ist das unbedingt. So, dass die Star-Autorin Sibylle Berg fliegt ein in Rochdale oder in England, macht daraus ein Buch um das britische Elend und walzt dabei ihre Endzeitlust auf. Und dann nimmt sie diesen 14-jährigen Super-MC mit und der hat von dem, was sie da so schreibt, offenbar überhaupt keine Ahnung. Das klingt nach geradezu schamloser Ausbeutung des Genres Grime und des Elends in Rochdale. Ist das Ihr Fazit dieses Abends? Das erschütternde Fazit. Na gut, ich würde das nicht so ganz eindeutig sagen. Es ist schon ein bisschen ambivalent, doch. Es ist ja eigentlich überhaupt gut, dass so eine Schriftstellerin wie Sibylle Berg sich überhaupt für diese Musik interessiert und diese Hintergründe, die das hat. Und dass sie eben Grime auf eine Bühne hebt und abfeiert. Und der Abend hat als Show ja auch ziemlich gut funktioniert, weil eben auch Sibylle Berg nicht allein gelesen hat, sondern sie hatte drei Kinder noch mit auf der Bühne oder Jugendliche. Und die haben dann die Stimmen dieser Kinder aus dem Buch gelesen. Also das hat immer ganz gut von einer Station zur nächsten gewechselt. Und Sibylle Berg ist, finde ich, schon auch ein guter Typ und eigentlich besser als ihr Buch. Das stand dann eben auch in so einem Spannungsverhältnis. Das war so ein heiterer Abend, super Musik und von der Stimmung her bringt man das mit diesem Buch überhaupt nicht zusammen. Aber es bleibt eben doch im Hinterkopf, dass das Produkt eben so nach diesem Schema funktioniert. Cheap Holiday in Other People's Misery, wie die Sex Pistols damals gesungen haben. Also eben ein billiger Urlaub im Elend anderer Leute. Sibylle Berg ist schon ein guter Typ und eigentlich besser als ihr Buch. Das sagt Hartwig Fans, ich danke. Und wenn Sie das mit dem Elend anderer Leute jetzt nicht ganz so abschreckend finden, die Lesetour von Sibylle Berg, die geht natürlich weiter mit Musik und Performance noch dazu. Heute um 20 Uhr auf Kampnagel in Hamburg.